Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute zur Kritik der politischen Ökonomie heute. Zuerst ein Vortrag von Lothar Gallo Bergemann vom Oktober 2011, gehalten im Karl-Marx-Haus in Trier, betitelt »Scheitern wir am Wachstum?« und »Warum kann die Politik die Misere der Wirtschaft nicht stoppen?« Der wird ungefähr anderthalb Stunden dauern. Nach dem Vortrag ein Beitrag von Samuel Salzborn aus der Jüdischen Allgemeinen. Moneten und Mythen. Die Occupy-Bewegung. Manche Kritiker des Finanzsystems denken in simplen Mustern und pflegen antisemitische Vorurteile. Und zum Schluss noch ein Kommentar der Redaktion Sachzwang FM. Holzschnittsprech. Hatte sich die Redaktion schon vor 2,5 Jahren des dümmlichen Geschwafels angenommen über die Politik, die ihre Hausaufgaben machen müsse, und über Unternehmen, die gut aufgestellt seien, so muss angesichts der Euro-Krise einmal mehr ein schmaler Weg der Erkenntnis ins wuchernde Phrasendickicht und Wortgestrüpp der Sprachschablonen geschlagen werden. Wir leben in herrlichen Zeiten. Und das meine ich überhaupt nicht ironisch, sondern ganz ernst. Wir sind erstmals in der Geschichte so weit, dass ein jahrtausendealter Traum der Menschen Wirklichkeit werden kann. Und das ist der Traum davon, dass man nicht sein ganzes Leben mit Mühe und Plage und Arbeit verbringen muss, sondern dass man die Möglichkeit hat, sein Leben zu genießen, sich der Kunst zu widmen, sich der Literatur zu widmen, sich allem im Leben zu widmen, was Freude macht. Dieser Traum von Generationen ist immer wieder nur für eine kleine Schicht von Reichen und Begüterten in Erfüllung gegangen. Für die große Masse der Menschheit war dieser Traum immer unerfüllbar. Und die Menschen haben sich schon lange Gedanken darüber gemacht, wie man diesen Traum eigentlich verwirklichen könnte. Wir finden schon in alten Dokumenten Hinweise darauf. Aristoteles schreibt in seiner Politik Folgendes. Wenn das Weberschiffchen, also das Teil, das im Webstuhl hin und her saß beim Weben, wenn das Weberschiffchen von selbst webte und der Zitterschläger von selbst spielte, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Andere übersetzen die Stelle auch mit, so bräuchten wir keine Sklaven mehr. Heute leben wir in der Zeit, wo das Weberschiffchen sich von selbst bewegt. Die enorme wissenschaftlich-technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte befähigt uns heute, mit sehr viel weniger Arbeit als jemals zuvor, so viel materiellen Reichtum, so viele Güter wie noch nie zu produzieren. In den 20er Jahren hat die Produktion von Henry Fords berühmtem Modell T 800 Arbeitsstunden benötigt. Ein Ford Modell T 800 Arbeitsstunden. Heute läuft ein Auto in 18 Stunden vom Fließband und dieses Auto von heute, das hat eigentlich kaum noch was mit dem Modell T zu tun, außer dass es 4 Räder und ein Lenkrad hat. Es ist wesentlich komplexer, wesentlich komplizierter, wesentlich differenzierter. 800 Stunden, 18 Stunden. Mit 20 Leuten kann man in einem Jahr 10.000 PCs herstellen. Das heißt, die Produktion eines PCs erfordert nur 3 Arbeitsstunden. Wo sich noch vor gar nicht langer Zeit Hunderte, ja Tausende Menschen im Schweiße ihres Angesichts abmühten, da machen wir heute ein paar Klicks mit der Maus und elektronische Systeme und Maschinen erledigen das für uns. Herrliche Zustände. Nicht nur Aristoteles hätte auf den Straßen getanzt, wenn er das noch hätte erleben dürfen. Wie kann es da sein, dass wir ausgerechnet heute immer länger arbeiten müssen? Wie kann es sein, dass die Anzahl der geleisteten Überstunden wächst und wächst? Kann es sein, dass immer mehr Menschen von ihrem Arbeitsstress systematisch fertig gemacht werden, dass Burnout-Syndrom um sich greift, immer mehr Arbeitnehmerinnen und Selbstständige psychisch krank werden und am ständig steigenden Leistungsdruck scheitern? Wie kann es sein, dass schon unter 30-Jährige unter dem Wahnsinnsdruck zusammenbrechen? Wie kann es sein, dass gleichzeitig ein immer größerer Teil der Menschen arbeitslos wird, dass immer mehr Menschen die kaltschnäuzige Botschaft verspüren, ihr seid überflüssig. Ihr fungiert nur noch als Kostenfaktoren für die Staats- und Sozialkasse. Und die anderen, Diejenigen, die noch das zweifelhafte Glück haben, im Arbeitsprozess verwurstet zu werden, die dürfen dann bis 67 arbeiten. Rente mit 67, weil es nicht geht, dass immer weniger Jüngere, immer mehr Ältere versorgen? Mit Verlaub gesagt, was ein Unsinn. Bei steigender Produktivität, wenn man mit immer weniger Arbeit immer mehr gesellschaftlichen Reichtum produzieren kann, dann versteht doch jedes Kind, dass wir alle nur noch 20 oder 10 Stunden in der Woche arbeiten müssen und mit 40 ganz damit aufhören können. Wo soll das Problem eigentlich liegen? Es ist ganz objektiv bei weitem nicht mehr so viel Arbeit nötig als früher, damit alle Menschen, jung oder alt, Frau oder Mann, Nord oder Süd, gut leben können. Stattdessen ist für die heute 30-Jährigen bestenfalls eine mickrige Pseudorente mit 69, 70 oder 75 vorgesehen, von denen sie nie und nimmer werden leben können, wenn sie überhaupt die Mühle so lange durchhalten. Das ist ein offenes Geheimnis. Da springt ins Auge. Irgendetwas läuft ganz grundsätzlich schief. Ich werde jetzt nur am Rande über tagesaktuelle Phänomene der Krise reden. Mein Thema ist die Frage, was sind eigentlich die grundlegenden Ursachen dafür, dass es überhaupt zu so einer Krise kommen kann, die wir im Moment erleben. Und meine Ausgangsfrage ist genau die, wie kann es sein, dass wir immer länger arbeiten müssen, obwohl wir alle technischen Voraussetzungen dafür haben, nur noch 20 oder 10 Stunden in der Woche zu arbeiten und mit 40 ganz aufzuhören. Weil sich, ganz allgemein gesagt, über unsere Möglichkeiten zur Produktion stofflichen Reichtums ein mittlerweile geradezu monströses Geflecht aus Verstrickungen, Fesseln und Widersprüchen spannt, das unheimlich viel Arbeitskraft und Lebensenergie vernutzt. Und das zu dem einzigen Zweck, damit es selber am Leben bleibt. Und trotz immer gigantischeren Aufwands wird dieses monströse Geflecht immer krisenanfälliger. Dieses monströse Geflecht ist die abstrakte Reichtumsproduktion. Wie kann die Produktion von Reichtum schädlich sein, fragen Sie vielleicht. Und warum abstrakt? Weil Reichtum nicht gleich Reichtum ist. Es gibt einen stofflichen Reichtum, das ist dieser Tisch hier, das ist der Laptop, das ist das, was Sie anhaben, das ist Literatur, das ist Kunst, Wissenschaft. Das ist notwendig zum Leben. Das sind Güter. Und es gibt einen abstrakten Reichtum. Wert, Geld, Kapital, fiktives Kapital, das sind Waren. Und Waren sind im Unterschied zu Gütern nur im Kapitalismus notwendig oder in der Waren produzierenden Gesellschaft. Ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass es diese zwei grundverschiedenen Arten von Reichtum gibt, wird man die Ursachen der Krise nicht verstehen. Die Verwechslung dieser beiden und der Glaube, dass stofflicher Reichtum nicht ohne abstrakten Reichtum zu haben sei, machen es uns in aller Regel unmöglich, über den Tellerrand von Kapitalismus und Marktwirtschaft hinauszublicken. Genau das wollen wir im Folgenden mal tun. Würden wir Güter produzieren, hätten wir viele Probleme nicht. Auch die gegenwärtige Krise gäbe es nicht. Wir produzieren aber keine Güter. Wir produzieren Waren. Und das ist ein himmelschreiender Unterschied. Es gibt nicht nur zweierlei Art von Reichtum, es gibt auch zweierlei Art von Arbeit. Im Englischen ist es einfacher, da gibt es die Unterscheidung zwischen Work und Labor. Das trifft nicht genau das, was ich jetzt meine, aber in etwa. Es ist im Englischen besser zu verstehen. Im Deutschen muss man sich mit einem Hilfswort wie Tätigkeit an die Sache herantasten. Es gibt eine menschliche Tätigkeit zur Produktion stofflichen Reichtums, die ist notwendig im Leben. Es gibt aber auch eine abstrakte, warenproduzierende Arbeit, im Englischen kommt das Wort Labor dem näher, die nur notwendig ist im Kapitalismus. Der vereinzelte Produzent von Waren produziert seine Waren nicht für den stofflichen Bedarf, sondern für einen anonymen Markt und muss sie dort absetzen oder auch nicht absetzen. Ist es nicht eine ganz natürliche Sache, dass Menschen untereinander tauschen? Ja und nein, denn auch hier ist zu beachten, es gibt zweierlei Tausch. Überall, wo Menschen zusammenleben, gibt es Austausch zwischen Menschen. Austausch von Geschenken, von Gedanken, von Zärtlichkeiten, soziale Interaktion, vollkommen klar. Aber der Äquivalententausch, die Frage, was gibst du mir, was gebe ich dir, wie viel ist das wert, was du mir gibst und wie viel muss ich dir dafür geben, den gibt es nur in der wahren produzierenden Gesellschaft. Und deswegen ist schlussendlich auch darauf zu achten, dass es zweierlei Wert gibt. Wert und Wertschätzung sind nicht dasselbe, obwohl sie im Alltagsbewusstsein, in der Alltagssprache ständig verwechselt werden. Menschen messen bestimmten Beziehungen, Verhältnissen, Verhaltensweisen, Dingen ideellen Wert bei. Das und das ist mir was wert. Überall, wo Menschen zusammenleben, ist es das. Der Wert, um den es hier geht, als Grundlage des Äquivalententauschs, ist was ganz anderes. Das ist das Abstraktum, das die Wirtschaftsweise, in der wir leben, beherrscht. Der Wert ist definiert durch das Maß der zur Produktion einer Ware erforderlichen Arbeit oder abstrakten Arbeit. Abstrakt deswegen, weil sie keine Eigenschaft hat, außer die menschliche Arbeit zu sein. Und Geld, wir kommen darauf noch zurück. Geld ist im Übrigen entgegen einer weit verbreiteten Meinung kein neutrales Medium, das zur Verteilung dient und zu sonst nichts und keine geniale Erfindung, sondern es ist nichts als die Oberfläche eben dieses Werts. Es ist die praktikable Handhabung dieses Werts. Und Geld ist natürlich, wie alles in der Waren produzierenden Gesellschaft, selbst eine Ware. Es gibt auch den Begriff die Königsware, sie ist die Ware aller Waren, sie ist tauschbar. Geld kann und muss gekauft und verkauft werden. Wenn wir also unser ganzes Leben lang mit Geld hantieren, so ist das ein Ausdruck dessen, dass der Wert unsere gesellschaftlichen Beziehungen beherrscht. Wir leben also in der warenproduzierenden Gesellschaft, in der voneinander getrennte Produzenten vermittels ihrer Waren in gesellschaftliche Beziehungen zueinander treten. Sie fragen sich vielleicht jetzt, was hat das alles mit der Krise zu tun? Das hat mit der Krise zu tun, dass in der hier beschriebenen grundlegenden Konstruktion der warenproduzierenden Gesellschaft oder Marktwirtschaft im Kern die Krise bereits angelegt ist. Unser ganzer stofflicher Reichtum wird seit langem durch den Flaschenhals von Äquivalententausch, Wert, Ware, Geld, Arbeit, Kaufen und Verkaufen, durch dieses Arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können, hindurchgepresst. Es scheint uns, als sei ein Leben ohne dieses Monster überhaupt nicht möglich. Und das ist das Dogma, das uns heute beherrscht. Genauso wie der mittelalterliche Mensch auch nicht den geringsten Zweifel an der Existenz und Allmacht Gottes hegte und ihm nicht im Traum einfiel, dass es vielleicht auch eine Welt ohne Fürsten und Leibeigene geben könne, genauso glaubt das marktwirtschaftlich zugerichtete Subjekt heute an den Flaschenhals des abstrakten Reichtums, an die Allmacht von Ware, Geld und Kapital. Und es befürchtet ganz ernsthaft den Untergang der Welt, sollten diese einmal verschwinden. Nur wie jedes richtige Monster im Film hat auch die Warenproduktion mal ganz klein angefangen. Und sie mag im Anfangsstadium ihres Lebens vielleicht auch ganz putzig gewirkt haben. Von Babymonstern kann man sich eben nur mal schlecht vorstellen, zu welch massenmordenden Horrorwesen sie sich einmal auswachsen werden, wenn man sie wachsen lässt und sich ihrer nicht rechtzeitig entledigt. Es gab tatsächlich mal die sogenannte kleine Warenproduktion. Und es gibt sie auch heute noch in gesellschaftlichen Nischenbereichen. Zum Beispiel, wenn Sie am Samstagmorgen auf den Markt gehen, Ihre Karotten kaufen. Überall dort, wo Handwerker, Landwirte, kleine Dienstleister ihre Waren verkaufen und es lediglich einen kleinen, überschaubaren Markt- und Geldkreislauf zur Folge hat. Manche glauben ja bis heute, man könne die Marktwirtschaft so organisieren, dass sie nie aus ihren Kinderschuhen herauswächst. Ich nenne zum Beispiel die sogenannte Zinskritik oder Konzepte wie Gemeinwohlökonomie und andere. Jedoch, die Entwicklung der letzten beiden Jahrhunderte hat eindringlich gezeigt, Industrialisierung, Produktivitätssteigerung, Wissensexplosion und Massenproduktion sind unter marktwirtschaftlichen Vorzeichen nur zu haben, wenn aus der kleinen Warenproduktion eine ganz, ganz große wird. Eine, die sich immer mehr Bereiche des Lebens unterwirft, die dazu tendiert, sämtliche Poren der Gesellschaft zu durchdringen und die schon lange zur bestimmenden Kraft der ganzen Gesellschaft geworden ist. Der Wert, Grundlage des Äquivalententaus, der Wert entwickelt eine eigenartige Dynamik. Diese Dynamik ist zerstörerisch. GWG' ist die berühmte Formel, die der Mensch, der hier in diesem Haus groß geworden ist, auch geprägt hat. Also G steht für Geld, W steht für Ware und G' steht dann für mehr Geld, also für den Profit, der gemacht wird. Der Sinn der kapitalistischen Produktionsweise ist nicht das Stoffliche, was sich innerhalb von W befindet. Der Sinn der kapitalistischen Produktionsweise ist das G'. G wird eingesetzt, die Ware ist sozusagen ein notwendiges Übel, das dazukommen muss, um diesen Prozess am Laufen zu halten, und das Ziel ist G'. Und in einer unendlichen Spirale von Konkurrenz, und die ist wirklich unendlich, muss das Kapital, das Einzelkapital oder der Kapitalbesitzer, sein G' investieren, um in der nächsten Runde der Konkurrenz möglichst die besten Startvoraussetzungen zu haben, um zu überleben. Und deswegen heißt die Linie G', G', G2', G2', G3' und so weiter. Das ist der Automatismus der Warenproduktion, der abstrakten Reichtumsproduktion, weil es ihr nicht um stofflichen Reichtum geht, sondern um die abstrakte Reichtumsproduktion. Man nennt es auch die Wertverwertung, den Prozess der Wertverwertung. Ziel und Inhalt kapitalistischer, marktwirtschaftlicher oder warenproduzierender Produktionsweise, ich verwende die Begriffe im Wesentlichen synonym, Ziel dieser Produktionsweise ist nicht die Schaffung von stofflichem Reichtum, sondern die Verwertung des Werts. Ein kalter, abstrakter, vollkommen inhaltsleerer Begriff. Und diese Grundkonstruktion, die muss man sich vergegenwärtigen, die hat nun drei Geburtsfehler dieses Systems, die nicht zu beseitigen sind, ohne das System selbst zu besorgen, weil das System funktioniert nur so. Zum einen ist in dieses System von Geburt an der Drang nach grenzenlosem Wachstum eingebaut. Das geht überhaupt nicht anders. Wenn Wachstum aufhört, dann beginnt Krise. Also praktisch wissen wir ja alle. Alles betet das Wachstum an, egal, die Politik, die Arbeitgeber, auch die Gewerkschaften. Wenn kein Wachstum ist, Krise ist. Die Beobachtung ist ja auch richtig. Grenzenloses Wachstum. Das Zweite, es ist ein Gerücht, dass Kapital nach Profit strebt. Kapital strebt nach Maximalprofit. Und das ist ein Unterschied. Warum maximaler Profit und nicht einfach nur Profit? Weil, wenn ich als Kapital möglichst in der nächsten Runde des Konkurrenzkampfes bestehen will, dann muss ich möglichst viel G-Strich investieren. Und deswegen reicht mir nicht irgendein Profit. Und deswegen geht es um den maximalen Profit immer. Das ist der zweite eingebaute Geburtsfehler. Und der dritte ist die Gleichgültigkeit gegenüber Inhalt. Es geht um die Wertvermehrung. Es geht nicht darum, ob irgendwelche stoffliche Reichtum produziert werden. Hauptsache, aus G wird G'. Ganz egal womit. Womit der meiste Maximalprofit zu machen ist, darum geht's. Und nicht darum, was produziert werden kann. Und so funktioniert Marktwirtschaft. Und daraus folgt nun eine ganze Menge. Zum Beispiel, eine ökologische Marktwirtschaft kann es nicht geben. Das ist ein Widerspruch in sich, ein schwarzer Schimmel. Eine Welt mit Milliarden voller Ökoautos wäre nicht öko. Ökologisch wäre es, den Wachstumswahn zu überwinden. Doch das widerspricht den Grundprinzipien der Marktwirtschaft. Ökologisch wäre es, Daimler, BMW und VW herunterzufahren auf die Größe mittelständischer Unternehmen. Das Geschrei allein schon der Gewerkschaften, aber nicht nur der, kann sich jeder lebhaft vorstellen. All die schönen Arbeitsplätze. Kann sich noch jemand an den Erdgipfel von Rio 1992 erinnern? Seitdem klebt auf den meisten Waren ein schöner Aufkleber, wie nachhaltig sie produziert sind. Aber die Umweltkatastrophe ist weitergegangen, die 20 Jahre. Öko als Verkaufsschlager. Telefonieren Sie nachhaltig mit dem und dem Anbieter. Je öfter Sie telefonieren, desto mehr tun Sie für die Umwelt. Windräder mögen sympathischer sein als AKWs. Aber wo das grenzenlose Wachstum des Energiebedarfs nicht in Frage gestellt wird, werden die formschönen Stücke irgendwann noch in jedem Stadtpark rumstehen. Windräder und Elektrofahrzeuge brauchen Stahl und Kupfer, einige seltene Erden, Lithium, Aluminium und anderes. Seltene Erdmetalle werden gegenwärtig vor allem in China abgebaut. Dabei entstehen ganze Seen giftiger Nebenprodukte, etwa Schlamm voller Schwermetalle. Säuren sowie radioaktiven Thorium und Uran. Wollte man wirklich ökologisch produzieren, müsste man die gesamte Rohstoff- und Produktionskette strengen ökologischen und sozialen Kriterien unterwerfen. Das aber würde die Waren, so teuer machen, dass sie sich am Markt überhaupt nicht behaupten könnten. Ökologische Marktwirtschaft ist unmöglich. Das ist aber nur eine der vielfältigen Konsequenzen, die die Geburtsfehler der Marktwirtschaft nach sich ziehen. Viele andere folgen aus der Gleichgültigkeit gegenüber jedem stofflichen Inhalt. Da unterscheiden sich ganz im Unterschied zu traditionsmarxistischen Auffassungen auch Kapital und Arbeit kein Jota. Erst jüngst forderte die Industriegewerkschaft Metall öffentlich eine drastische Ausweitung der deutschen Rüstungsexporte. Es gelte, die Entwicklung neuer Produkte für neue Märkte zu beschleunigen. Wollte man jetzt dem IG Metall-Vorstand eine besonders militaristische und kriegsgeile Haltung unterstellen, täte man ihm sicher Unrecht. Aber die Aufgabe einer Gewerkschaft ist es halt nun mal, für Arbeitsplätze zu sorgen. Ganz egal, was wir auch machen. Hauptsache Arbeit, Hauptsache Maximalprofit. Darum geht es und nicht um die Frage, was wir eigentlich stofflich produzieren. Gleichgültig gegenüber jedem Inhalt. Die basale Konstruktion der abstrakten Reichtumsproduktion verdeutlicht aber auch, dass eine personalisierende Erklärung für die Zustände nicht überzeugen kann. Nach dem Motto, ganz da oben sitzen ein paar Superreiche und die machen mit uns, was sie wollen, ist eine weit verbreitete Auffassung. 494 Männer und 6 Frauen, die sich alle untereinander kennen, leiten heute die Geschicke der gesamten Welt, habe ich kürzlich auf einem Flyer von Attac gelesen. Sorry, aber so einfach ist es nicht. Natürlich gibt es welche, die sitzen an der Quelle und die bedienen sich, während andere froh sein müssen, wenn sie noch Hartz IV bekommen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Natürlich gibt es welche, die wesentlich mehr Macht und Einfluss haben als andere. Aber deswegen können die da oben noch lange nicht machen, was sie wollen. Das sieht man am besten, wie sie weltweit von einer Krisenkonferenz zur nächsten chatten und den ganzen Schlamassel trotzdem nicht in den Griff kriegen. Wenn die könnten, wie sie wollen, dann würden sie auch anders. Sie sind den immanenten Zwängen der abstrakten Reichtumsproduktion genauso unterworfen. Und wenn irgendeine Person von ihnen nicht mehr in diesem Sinne funktioniert, dann tritt jemand anders an ihre Stelle. Das hat zwar in der Regel eine satte Abfindung zur Folge, von der die meisten nur träumen können, und das ist nicht zu unterschätzen. Aber den Wachstums- und Profitmaximierungszwang und die daraus folgende Krise kann keiner von denen da oben ausschalten. Man muss sich also nicht erst irgendwelche gierigen Bösewichter zusammenfantasieren, Bankster, Finanzhaien, Heuschrecken, wie die alle heißen, um sich all die Katastrophen zu erklären, die der Kapitalismus anrichtet. Es genügt ein Blick auf seine grundlegenden Strukturen, um zu verstehen, dass so ein System gar nicht anders funktionieren kann und in die Krise geraten muss. Und jetzt haben wir noch überhaupt nicht über die Finanz- und Währungskrise, über Banken, Spekulationen, Hedgefonds, Derivate, Euro, Staatsbankrott und so weiter geredet, und doch sind wir schon mittendrin im Thema. Wo es darauf ankommt, möglichst viel in den nächsten Durchgang der gnadenlosen Konkurrenz zu investieren, hat, wie gesagt, die besten Karten, wer am meisten Gestrich in die Waagschale werfen kann. Je komplexer allerdings die Produktion und umso höher der Investitionsaufwand. Und die selbst erwirtschaftete Profitmasse reicht dafür schnell nicht mehr aus. Was also tun? Und diese Frage ist die Geburtsstunde des Kredits und damit diejenige der verselbstständigten Geldsphäre. Das Produktionskapital braucht vorgeschossenes Geldkapital, um diesen Prozess Gegenstrich zu realisieren. Und das Bankkapital oder Finanzkapital liefert genau das und will, es ist auch Kapital, will natürlich auch Gegenstrich realisieren, wie jeder Warenbesitzer. Und nun wird's paradox. Geld schafft scheinbar und in gewisser Weise auch wirklich mehr Geld. Wenn Sie eine Million von mir wollen, und ich gebe Ihnen den Kredit, dann sind auf einmal 2 Millionen da. Einmal haben Sie die Million, um damit zu investieren, anzufangen, was Sie vorhaben. Und ich habe aber auch die Million, und zwar in Form eines Anspruchs an Sie. Ich kann daraus ein Wertpapier machen und kann dieses Wertpapier verkaufen. Ich kann sagen, guck mal, ich habe hier tolle Wertpapiere. Ich habe einen Anspruch auf 1 Million. Willst du mir den Anspruch auf die Million nicht abkaufen? Wenn der Kurs steigt, kriege ich was dafür. Es sind aus 1 Million 2 Millionen geworden, die im Wirtschaftsleben eine reale Rolle spielen. Es ist verrückt, aber es ist so. Dieser Mechanismus, nicht erfunden von irgendwelchen Bösewichten, sondern ganz zwangsläufig aus der kapitalistischen Produktionsweise erwachsen, dieser Mechanismus führt logischerweise dazu, dass es eine relativ selbstständige Finanzsphäre in diesem System geben muss. Es gibt keine Marktwirtschaft ohne solch eine Sphäre. Und deswegen sind natürlich auch die Banken systemrelevant. Egal, wer an der Regierung ist. Jeder rettet die Banken, weil er weiß, dass es im Rahmen dieses Systems anders nicht geht. Das Geld oder Finanzkapital ist eine unverzichtbare Grundlage der abstrakten Reichtumsproduktion. Hier wird übrigens besonders deutlich, dass der Glaube, man könne die Zinsen abschaffen und dann würde die Marktwirtschaft krisenfrei funktionieren, auf Sand gebaut ist. Sie würde im Gegenteil überhaupt nicht mehr funktionieren. Weil alles zur Ware wird, muss natürlich auch das Geld zur Ware werden. Der Zins ist nichts anderes als der Preis der Ware Geld. Und so wie jedes Kapital ein möglichst hohes G-Strich erzielen muss, um sich verwerten zu können, so gilt das natürlich auch für das Geldkapital. Zurück nochmal zum Kreditgeber, der nicht zufällig Gläubiger heißt, denn schließlich glaubt er ja, dass er alles mit Gewinn wiedererhält. Solange sich seine Hoffnungen erfüllen, geht seine Rechnung auf. Sobald aber der Kreditnehmer oder Schuldner den gewünschten Gewinn auf Dauer nicht macht oder anders gesagt im brutalen Konkurrenzkampf der Einzelkapitale den Kürzeren zieht und pleite geht, steht nicht nur er, sondern auch sein Gläubiger im Schlamassel. Beide haben ihr Kapital gesehen. Und aus den 2 Millionen, die so wunderbar entstanden sind, kann im Handumdrehen 0 werden. 0. Damit sind wir einer wesentlichen Ursache für die Krise auf die Spur gekommen. Aber es gibt noch eine andere. Kapital hat nämlich noch ein großes Problem. Es ist abhängig von Arbeit. Arbeit, ich erinnere, zweierlei Arbeit. Von abstrakter, warenproduzierender Arbeit. Arbeit ist die einzige Ware, die mehr Wert schaffen kann, als sie selber hat. Kapital ist letztendlich die Anhäufung von wertproduzierender Arbeit. Gleichzeitig ist die Arbeit aber ein Kostenfaktor, der den Profit schmälert. Je höher die Kosten für Arbeit, also in erster Linie Lohn und sogenannte Lohnnebenkosten, umso schmäler ist das, was von G-Strich noch übrig bleibt, um es im Konkurrenzkampf zu reinvestieren. Das Kapital ist in der Zwickmühle. Spricht auch von der immanenten Schranke der kapitalistischen Produktion. Sie kann ohne die Vernutzung von Arbeit nicht existieren, weil die Arbeitskraft die einzige Ware ist, die mehr Wert produzieren kann. Sie muss aber gleichzeitig Arbeit fortwährend überflüssig machen, weil es ein Kostenfaktor ist. Und wenn ich die Arbeitskosten drücke, je mehr ich die Arbeitskosten drücke, umso mehr kann ich im Konkurrenzkampf um Maximalprofit und Wachstum bestehen. Das heißt, es muss immer mehr Kapital aufgewendet werden, um immer weniger Arbeit profitabel verwerten zu können. Dieser Verwertungsprozess der abstrakten Reichtumsproduktion sägt deswegen auf dem Ast, auf dem er sitzt. Er kann nur von Arbeit leben und er muss Arbeit überflüssig machen. Sarrazin hat recht. Nicht in der Art, wie er und seine sozialdarwinistische Fangemeinde es gerne hätte. Aber er bringt die ganze menschenverachtende Brutalität der Marktwirtschaft auf den Punkt. Wenn er von Menschen spricht, wörtliches Zitat, die ökonomisch nicht gebraucht werden. Ja, das ist die frohe Botschaft des Kapitalismus, die immer mehr Menschen auf der ganzen Welt zu hören bekommen. in Kairo und Athen, in London, in Duisburg, Berlin und in Leipzig, ihr seid zu viel, ihr seid überflüssig. Ihr werdet für die Kapitalverwertung nicht gebraucht. Ihr habt keinen Wert. Äquivalententausch. Für euch bietet niemand mehr ein Äquivalent auf dem Markt. Wenn ich nur die Arbeitskraft anzubieten habe auf dem Markt als die einzige Ware und diese Arbeitskraft ist nichts mehr wert, weil Maschinen und Computer sie billiger und effektiver verrichten, dann habe ich keinen Wert mehr. In der Logik dieses Systems, bitte denken Sie jetzt nicht in der Kategorie Menschlichkeit, Fairness, Humanität, in der Logik dieses Systems haben Sie keinen Wert mehr. Und wenn einer, der keinen Wert mehr hat, noch Hartz IV kriegt, dann kann er heilfroh sein, weil von der brutalen Systemlogik her ist das rausgeschmissenes Geld. Na gut, so ein bisschen beim Aldi einkaufen hat eine kleine Konjunkturwirkung, aber die Hartz IV hat keine insgesamt besonders nennenswerte Auswirkung, ist kein Konjunkturprogramm. Im Wesentlichen ist Hartz IV von der Logik des Systems noch rausgeschmissenes Geld. Das ist die Brutalität. Wie geht nun Kapital mit diesem Widerspruch um, dass es einerseits ohne die Vernutzung von Arbeit nicht existieren kann und andererseits Arbeit immer mehr überflüssig machen muss? Es kann diesen Widerspruch nicht aus der Welt schaffen, aber es versucht, seine unangenehmen Folgen nach Möglichkeit hinauszuschieben und das gelingt ihm durchaus, zumindest eine ganze Zeit lang. Allerdings um einen sehr hohen Preis. Was macht das Kapital? Ein immer größerer Teil des Kapitals bewegt sich in der verselbstständigen Geldsphäre. Man spricht auch vom fiktiven Kapital. Das fiktive Kapital ist einerseits eine Illusion und andererseits eine Realität. Es ermöglicht den Kapitalfluss, trotz dieser immanenten Schranke weiterzugehen. Es ist ein Wechsel auf die Zukunft. Ich muss sozusagen darauf hoffen, dass irgendwann der Kredit, Kreditum, das geglaubte Credo, ich glaube, ich muss glauben, dass der Kredit, den ich gebe, dass die Spekulation, auf die ich setze, sich irgendwann mal in der Realproduktion in Form von realem Profit realisiert. Aber dieser Prozess ermöglicht den Fortgang des Verwertungsprozesses, obwohl dieses System immer mehr den eigenen Ast absetzt, auf dem es sitzt, nämlich die Arbeit. Nicht die Tätigkeit für sinnvolle Dinge, sondern die Waren produzierende Arbeit. Dieses System des fiktiven Kapitals ermöglicht die Liquidität, ermöglicht die Flüssigkeit, die Investitionsfähigkeit und das ist das A und O des Kapitalverwertungsprozesses. Deswegen sind übrigens auch sogenannte demokratische Banken nicht mehr als eine Schnapsidee. Mit diesem Vorschlag macht derzeit zum Beispiel das Konzept einer sogenannten Gemeinwohlökonomie von sich reden. Man glaubt einfach, dass eine Versammlung von guten Menschen mit Mehrheit jetzt zu einem guten Zweck beschließt, was eine Bank macht und was eine Bank nicht macht. Gibt es sowas? Es gibt Nischenbanken, die sowas machen. Die leben dann von den Spareinlagen von Leuten, die genug Geld haben, um sich sowas leisten zu können. Und die finanzieren dann auch mal ein alternatives Schulprojekt oder irgendwas. Und dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Nur die Vorstellung, dass sich der Prozess der Kapitalverwertung an den Wünschen und Vorstellungen gutgesinnter Menschen orientiert, ist naiv. Das wird schon daran deutlich, dass eine solche Bank, eine solche Nischenbank, wenn sie denn existiert, und gibt ein paar kleine Banken so, überhaupt nur deswegen existieren kann, weil die Leute, die ihre Spareinlagen in diese Bank bringen, natürlich ihr Geldeinkommen in dem knallharten Verwertungsprozess realisieren. Also so eine Bank kann, wenn überhaupt, dann nur ein Nischendasein haben. Sie muss exotisch bleiben und das ganze System auf der Grundlage demokratischer Banken aufbauen zu wollen, wo wir sozusagen mit Mehrheit beschließen, was die Banken machen, kann nicht funktionieren. Das entzieht sich Mehrheitsentscheidungen. Das ist ein automatischer Prozess. Hinter dieser Vorstellung, man könne demokratische Banken einführen und einfach mit Mehrheit beschließen, was man mit dem Geld macht, verbirgt sich die Vorstellung, dass Geld ein neutrales Medium sei oder irgendeine geniale Erfindung, mit der man doch einfach das machen könnte oder das machen könnte. Nein, ist es nicht so. Geld ist ein Ausdruck des Werts und es ist die Königsware in der warenproduzierenden Gesellschaft. Es ist selber Ware. Nichts ist falscher als die Vorstellung, dass Finanzkapital erdrücke die Realökonomie. Weit verbreitete Vorstellung. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Ohne fiktives Kapital gäbe es schon lange gar kein sogenanntes Realkapital. Das Finanzkapital erhält die Investitionsfähigkeit unter den Bedingungen der immanenten Schranke. Der Verwertungsprozess kann weiter prozessieren. Es schafft auch in gewissem Maß zusätzliche Kaufkraft, insbesondere durch die Staatsverschuldung. Es gibt auch einen Rückfluss eines Teils der Finanzmarktgewinne in die Realwirtschaft und so weiter. Ohne Finanzkapital keine Realökonomie, schon lange nicht mehr. In dem Zusammenhang ein Wort zur Rolle der vielgescholtenen Spekulation. Sie muss einem ja nicht sympathisch sein, aber es muss einem klar sein, dass sie in der Marktwirtschaft unentbehrlich und total normal ist. Wenn Sie Ihr Geld auf die Bank bringen, eine Lebensversicherung abschließen, Aktien kaufen, wollen sie, dass sie ihr Geld später mit Gewinn zurückbekommen. Wie machen die Banken und Versicherungen das für sie? Sie spekulieren auf Gewinn am Kapitalmarkt, was denn sonst? Immer mehr Renten hängen vom Kapitalmarkt ab, immer mehr Arbeitsplätze, genauso. Von Siemens sagte man bereits in den 80er Jahren, es sei eigentlich nur eine große Bank, die sich noch eine kleine Elektroabteilung leistet, nicht zu Unrecht. Spekulation kann Krisen und Börsenzusammenbrüche hervorrufen, sie kann aber auch Risiken und Preise ausgleichen und die Liquidität von Kapitalien sichern, also deren Flüssigkeit gewährleisten. Spekulation lebt ja davon, dass man sich auch verspekulieren kann. Und wenn man sich verspekuliert, dann heißt es nichts anderes, als dass es große Reichtumsumschichtungen gibt und für andere Akteure auf dem Markt es auch Risikominimierungen geben kann. Und im Übrigen, dass wer auf den Finanzmärkten spekuliert, dies in der Hoffnung auf Gewinn macht, unterscheidet ihn von keinem anderen Marktwirtschaftsinsassen auch. Aber die Vorstellung vom schlechten Finanzkapital gegen das gute Real- oder Produktivkapital hält sich hartnäckig in vielen Köpfen, gerade in der politischen Linken. Damit einhergehen scheinbar einleuchtende, natürlich auch gut gemeinte, in Wirklichkeit aber völlig unsinnige Vorschläge. Das sind die Gedanken, was könnte man mit den Milliarden für die Banken alles anfangen? Was könnte man mit 100 Milliarden Euro alles anfangen? So und so viel Schulen bauen, so und so viel Krankenhäuser. Was könnte man mit diesem Geld alles Vernünftiges machen? Aber die Milliarden und mittlerweile die Billionen, die in der Finanzsphäre kursieren, das sind das notwendige Zirkulationsmittel, die Gelenkschmiere der warenproduzierenden Gesellschaft, ohne die sie nicht funktioniert. Die Vorstellung, diese Finanzmittel ließen sich einfach sozusagen abziehen, umschichten, wenn man nur den politischen Willen dazu hätte, beruht letztendlich auf der Verwechslung von abstraktem und stofflichem Reichtum. Es geht um den abstrakten Reichtum und die abstrakte Reichtumsproduktion hat, wie gezeigt, zur Folge, dass sich diese gigantische Finanzsphäre entwickeln muss. Nun haben sich gerade in den letzten 3 Jahrzehnten und in den letzten 15 Jahren noch mehr die Finanzblasen enorm ausgeweitet. Es ist eine regelrechte Blasenökonomie entstanden. Es hat sich aufgebläht wie noch nie, der Finanzsektor. Warum? Weil es gierige Zocker gibt. Ja klar, die gierigen Zocker gibt es auch. Aber die gierigen Zocker sind nicht die Ursache, sondern die Folge dieser Entwicklung. Was ist passiert? Seit Mitte der 70er Jahre, und besonders seit den 80er Jahren, haben wir die sogenannte mikroelektronische Produktivkraftrevolution, man kann es auch einfacher sagen, die PCs überall. Überall die Computerisierung. Und das ist nun eine Explosion an Arbeitsproduktivität, die nichts Vergleichbares jemals in der Geschichte vor sich hatte. Es hat erstmals ein universelles Rationalisierungspotenzial. Früher gab es auch Rationalisierungsschübe. Aber die waren auf einen Bereich beschränkt. Es gab die Eisenbahn, es gab dann das Auto, es gab immer Rationalisierungsschlüsse. Aber die EDV, die Mikroelektronik, die hat universell, sie ist fast überall einsetzbar. Und es ist seit jetzt schon über 3 Jahrzehnten kein Ende abzusehen in dieser Explosion. Es geht immer weiter. Herrliche Zustände, Aristoteles. Es geht immer weiter. Aber das heißt natürlich, dass sich unter den geschilderten Umständen der Prozess, dass aus überflüssiger Arbeit überflüssige Menschen werden, immer weiter fortsetzen muss. Es gibt noch weniger Verwertungsmöglichkeiten und es muss noch mehr Flucht des Kapitals in die Finanzsphäre geben. Seit dieser Entwicklung spielt der Kapitalismus nun vollends verrückt. Es ist auch klar, warum. Denn diese gigantische Produktivitätssteigerung treibt die Marktwirtschaft unerbittlich dazu, immer schneller an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzt. Sie kann gar nicht anders. Es ist kein Zufall, dass seit Mitte der 70er Jahre 2 Prozesse parallel ablaufen. Nämlich die Explosion der Möglichkeiten durch die Mikroelektronik und die Explosion der Finanzmärkte. Unter Waren produzierenden kapitalistischen Bedingungen gehört beides untrennbar zusammen. Und es ist auch kein Zufall, dass es immer verschachteltere und irrsinnigere Konstruktionen von Finanzprodukten gibt. Also Kapital setzt auf die Hoffnung, dass sich die Hoffnungen anderer Kapitalien, auf die Hoffnungen dritter und vierter und fünfter Kapitalien irgendwann mal in gelingender Realisierung von genügender Profitmasse erfüllt. Man kann auch sagen, der sich selbst verwertende Wert saugt immer mehr Zukunft ein, um in der Gegenwart noch leben zu können. Steigende Kurse, fallende Kurse, Zusammenbrüche von Betrieben, Staaten und Banken, auf alles Erdenkliche und Unerdenkliche wird gesetzt, damit die automatische Maschine der Wertverwertung immer weiter laufen kann. Und bricht nun an irgendeinem Punkt dieses immer gigantischer werdenden Kartenhauses eine Karte ein, dann fällt der ganze Haufen in sich zusammen. So geschehen 2008 mit Lehman Brothers. Ein Bankhaus bricht zusammen, weil es die Kredite nicht mehr bedienen kann und die ganze Welt stürzt in die Krise. Deswegen versteht übrigens auch die schwäbische Hausfrau den Kapitalismus nicht. Schaffe, schaffe, Häusle, baue, meint sie. Man muss doch nur fleißig sein und spare und dann funktioniert es schon. Doch so funktioniert Marktwirtschaft nicht. Noch nicht einmal dann, wenn es die Bundeskanzlerin behauptet. Zitat Merkel: Man hätte einfach nur die schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine Lebensweisheit gesagt. Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Das sei der Kern der internationalen Krise, so Merkel. Doch die Erklärung der Krise mit den Kategorien faul und fleißig blamiert sich an den Tatsachen. Der Kapitalismus kann nur noch vermittels ausufernder Verschuldung aufrechterhalten werden. Vermutlich weiß Frau Merkel das sogar besser als die Schwäbische Hausfrau. Welche Rolle spielt jetzt eigentlich überhaupt die Politik und der Staat? Der Staat ist kein neutraler Wächter über das Geschehen. Er ist kein Souverän, der über allem thront und Politik machen kann, wie er will. Auch viele gut gemeinte Alternativvorschläge gehen leider davon aus, dass die Staaten, wenn sie denn endlich nur die richtige Politik machen würden, die Krise schon wieder in den Griff bekämen. Weit gefehlt. Der Staat ist nämlich Teil des Problems. Zwar hat er ein paar Mittel in der Hand, die Sie und ich leider nicht zur Hand haben. Zum Beispiel lässt er milliardenbunt bedruckter Papierzettelchen kursieren. Diese Zettel sind vernünftig betrachtet ganz anders als beispielsweise Wasser, Legosteine oder Brausebonbons, also stofflicher Reichtum, zu kaum etwas zu gebrauchen. Jedenfalls verstehen das kleine Kinder noch recht gut. Wer nun aber erzwingen kann, dass man sich ausgerechnet mit solch wertlosem Papierkram, er heißt im allgemeinen Sprachgebrauch Geld, etwas kaufen kann, der muss schon ziemlich viel Macht haben. So viel Macht haben gemeinhin nur Staaten. Deswegen stehen hinter jeder Währung ein oder mehrere Staaten mit ihren Zentralbanken, die den Wert des Geldes garantieren. Manchen erscheint nun die Macht dieser Staaten unendlich groß. Doch die Krise offenbart, dass dem nicht so ist. Die paar Trümpfe, die Staaten noch in der Hand haben und die sie in der Krise ausspielen, verlieren zusehends an Wert. Staaten können, anders als Sie und ich, die besagten Papierzettelchen legalerweise drucken, beziehungsweise heute auch am Bildschirm herbeizaubern und damit riesige Konjunktur- und Bankunterstützungsprogramme finanzieren. Doch je mehr sie das tun, umso mehr gefährden sie die Geldwertstabilität selbst. Staaten können, auf den ersten Blick ebenfalls ganz anders als Sie und ich, exorbitante Schulden anhäufen. Aber auch dieser Krug geht nur so lang zum Brunnen, bis er bricht. Denn das funktioniert so lange, wie das eigentliche Macht- und Regelzentrum der kapitalistischen Ökonomie, der Markt nämlich, den Staaten zutraut, dass sie ihre Schulden auch wieder zurückzahlen können und keinen Moment länger. Und ist jedoch der Punkt erreicht, wo dieses Vertrauen schwindet, da geht es jedem Staat am Ende eben doch so wie Ihnen und mir. Er geht pleite. Weswegen wir es weltweit mit Staatsbankrott und Inflationsgefahr zu tun haben. Was los wäre, wenn erst Staaten wie die USA bankrott gingen oder China die Inflation nicht in den Griff bekäme, lässt sich nur mit einem Wort beschreiben: Super GAU. Thank you. Vor 3 Jahren konnten die Staaten mit einer riesigen Kraftanstrengung und gigantischen Milliardenpaketen das Bankensystem und die Konjunktur retten. Um den Preis, dass sie ihre eigene Verschuldung in immer schwindelerregendere Höhen treiben mussten. Ihre eigene Kreditwürdigkeit also zwangsläufig immer mehr leiden musste. Vielleicht ist Griechenland noch zu retten. Aber was ist, wenn Deutschland, die USA, China am Ende sind? Dann wird es niemand mehr geben, der retten kann. Noch vor wenigen Monaten haben die meisten so ein Szenario für absolut unmöglich gehalten. Aber vor 3,5 Jahren hätte auch niemand geglaubt, dass der Zusammenbruch einer einzigen Bank die ganze Weltwirtschaft in den Krisenstrudel reißen kann. Was müssen Staaten in der Krise machen? Sparprogramme natürlich. Und was machen Sparprogramme? Sie drosseln die Konjunktur, klar. Wie leiert man die Konjunktur wieder an? Mit Konjunkturprogrammen. Und wozu führen die Konjunkturprogramme? Zur Staatsverschuldung. Was macht Staatsverschuldung? Sie gefährdet das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Staates. Wie wirkt man dieser Gefahr entgegen? Mit Sparprogrammen. Was machen Sparprogramme? Und das ist das Gefängnis jeder Politik. Ob Rösler, Merkel, Steinbrück, oder auch Lafontaine, es ist egal. Das ist das Gefängnis, in dem jede Politik steckt. Staaten müssten also eigentlich gleichzeitig sowohl Spar- als auch Konjunkturprogramme auflegen. Also vollkommen unmöglich. Die Krise ist nicht zu überwinden ohne Sprengung des Systems der abstrakten Reichtumsproduktion. Ein garantiert unverdächtiger Zeuge, nämlich ausgerechnet die Financial Times Deutschlands, schreibt am 15.07. über die 7 Rätsel der Krise wie folgt, und das sind jetzt wörtliche Zitate. Je mehr Länder wir retten, desto mehr Länder müssen gerettet werden. Am Anfang dieser Krise stand mal ein zu teures Haus. Nun kauft man am besten wieder ein Haus. Die Ursache der Krise, sehr viel billiges Geld. Die Lösung, sehr viel billiges Geld. Wir erschaffen immer mehr Geld für die Rettung. Trotzdem ist nie genug da. Ein Problem der Krise, die Banken waren viel zu groß. Die Folge der Krise, sie werden noch größer. Und das ist nicht von Karl Marx oder irgendeinem Verdächtigen, das ist von der Financial Times Deutschland. Wir sehen also, dass selbst eifrige Verfechter der Marktwirtschaft zusehends an ihrem System verzweifeln. Lassen Sie mich zum Schluss noch 5 kurze Schlussfolgerungen auf den Punkt bringen. Erstens, die Krise gibt es nicht, weil sich irgendjemand falsch verhalten hätte. Die Krise ist da, weil sich alle richtig verhalten haben. Die Griechen, die Banker, die Hedgefonds, die Spekulanten, die Gewerkschaften, die Politiker, die Verbraucher, sie alle haben sich im Prinzip und aufs Ganze gesehen durchaus genauso verhalten, wie es das System der abstrakten Reichtumsproduktion von ihnen verlangt. Und genau damit haben sie die Krise gemacht. Zweitens, es gibt keine Bösewichter, die Wert, Ware, Arbeit, Geld, Kapital und fiktives Kapital in ihrem Interesse manipulieren. Das Problem sind Wert, Ware, Arbeit, Geld, Kapital und fiktives Kapital selbst. Drittens, es gibt nicht das gute Produktivkapital und das schlechte Finanzkapital. Beide gehören untrennbar zusammen. Viertens, das System der abstrakten Reichtumsproduktion findet nicht aus seiner Krise. Es kann höchstens noch weiter wursteln bis zum nächsten Crash. Entweder mithilfe krisenschwangerer Generierung von noch mehr fiktivem Kapital oder mithilfe radikaler Schnitte wie Staatsbankrott oder Inflation. Der Preis, den die Masse der Bevölkerung dafür zu zahlen haben wird, wird in jedem Fall ein brutaler sozialer Kahlschlag sein, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Fünftens. Warum waren all die Begriffserklärungen am Anfang des Referats so wichtig? Weil das Alltagsbewusstsein glaubt, Wert, Ware, Arbeit und Geld seien ganz natürliche Dinge, so etwas wie Luft und Wasser. Wir haben jedoch gesehen, dass sie alles andere als das sind. Unser Problem ist die Verwechslung von stofflichem Reichtum mit abstraktem Reichtum. Die Realisierung eines großen und alten Menschheitstraums ist zum Greifen nahe. Doch das gute Leben für alle Menschen, jung oder alt, Frau oder Mann, Nord oder Süd, liegt verborgen hinter einer hohen Mauer. Die Mauer heißt Kapitalismus. Die Mauer muss weg. Thank you. gegenüber politischen Bewegungen, die behaupten, 99% der Menschheit zu repräsentieren, ist immer Skepsis angebracht. Zu offensichtlich ist die Kollektivierung von Individualitäten, zu aufdringlich das Pathos der moralischen Empörung, der angeblich stimmenlosen Mehrheit eine Stimme zu verleihen. So verhält es sich auch mit der jüngsten Protestbewegung, die unter dem Slogan Occupy Wall Street in Amerika und seit einigen Tagen mit Abwandlungen der Parole auch in Deutschland auf die Straße geht. 1% der Bevölkerung würde, so das eingängige und empörungsstiftende Schlagbild, 99% beherrschen und kontrollieren. Damit wird die Unterstellung lanciert, als faktische Mehrheit von einer Minderheit dominiert zu werden. In der von den Turbulenzen der internationalen Finanzmärkte erzürnten Bewegung lassen sich dabei immer wieder zwei Tendenzen ausmachen, die zur Personalisierung und die zur Moralisierung ihres Protestes. Beides verweist auf eine Kapitalismuskritik, die strukturell antisemitisch ist, und dies zeigen nicht wenige der mittlerweile bekannten Transparente der Protestierenden durchaus, wenn auch bisher nicht in der Mehrheit, explizit judenfeindlich auftreten kann. Die aktuellen Anti-Banken-Proteste sind dabei Teil der Globalisierungs- und kapitalismuskritischen Bewegungen der vergangenen Jahre, in der antisemitisches Denken gerade durch Personalisierung und Moralisierung immer wieder befördert und gestärkt wurde und wird. Personalisierung und Moralisierung von Kritik appellieren an ein Gesellschaftsverständnis, das abstrakte Strukturen nicht begreift, dafür aber konkrete Menschen in die Verantwortung für ein System nehmen möchte, das zugleich als anonym und unfassbar verklärt wird. Darin liegt bereits eine der großen Paradoxien der Antiglobalisierungsbewegung. Hinter einer ökonomischen Struktur anonymer Mächte, der Slogan von der Macht der Finanzmärkte spricht dies ganz offen an, wird nach konkret identifizierbaren Menschen gefahndet, die verantwortlich gemacht werden können. Der Banker, der Millionen verzockt, der auf Geldblasen setzende Börsenspekulant oder der entlassene Vorstandsvorsitzende mit Millionenabfindungen werden zum personifizierten Feindbild, auf das sich Wut abreagiert, die aus intellektueller Unfähigkeit resultiert, die Struktur der kapitalistischen Gesellschaft zu begreifen. Selbst die banale Erkenntnis, dass, wenn der eine etwas gewinnt, der andere etwas verlieren muss, weil Reichtum und Armut im Kapitalismus immer in einem relationalen Verhältnis stehen, scheint unmöglich. Statt die Struktur zu kritisieren, werden Personen in die Verantwortung genommen, der Verstand wird damit zugunsten des Affekts suspendiert. Dass ein solcher Blick auf die Welt einfältig ist, ist offensichtlich. Was aber ist strukturell antisemitisch an der Personalisierung und Moralisierung von Kapitalismuskritik? Kurz gesagt, die Angst vor dem Abstrakten und die Furcht vor dem Verstand. Dabei geht es nicht um eine verkürzte Kapitalismuskritik, sondern um einen antisemitischen Antikapitalismus, der eben die Struktur der kapitalistischen Vergesellschaftung intellektuell nicht begreift, aber gerade deshalb infantil gegen sie rebelliert. In ihrer gefühlten Ohnmacht verfolgen die Globalisierungsgegner vielleicht subjektiv gar keine antisemitischen Ziele. Objektiv ist das Potenzial zum manifesten Antisemitismus aber in jeder Kapitalismuskritik angelegt, die personalisierend und moralisierend auftritt. Die Ursache hierfür liegt in einer wahrgenommenen Differenz zwischen Abstraktem und Konkretem. Das Abstrakte wird in der kapitalistischen Gesellschaft von den Globalisierungsgegnern verteufelt. Das Geld, die Aktien, der künstliche Profit, das Finanzkapital. Hingegen wird das Konkrete glorifiziert, die ehrliche und nützliche Arbeit, die natürliche Grundversorgung, das Industriekapital. Die globalisierungskritische Denklogik meint, die Probleme in den Griff bekommen zu können, wenn der verteufelte Teil des Kapitalismus angegriffen wird, und fühlt sich dabei einer anonymen, unheimlichen und scheinbar omnipotenten Macht ausgesetzt. Um diese noch fassbarer zu machen, wird sie personalisiert und als moralisch nieder- oder verwerflich attackiert. Antisemitischen Fantasie wird die Sphäre des Abstrakten dabei mit den Juden identifiziert. Denn Antisemiten glauben, dass gerade Juden diejenigen seien, die Profit aus Kapitalismus und Finanzkrise schlagen, weil sie für den Antisemiten all das verkörpern, was er selbst nicht versteht und wovor er sich fürchtet. Das abstrakte Gesetz, den Verstand, die Individualität, die Freiheit, kurzum die Moderne. Wer also Kapitalismuskritik als Finanzkapitalkritik formuliert, hat die Denklogik des Antisemitismus bereits internalisiert und das möglicherweise sogar ohne es zu wissen. Thank you. Holzschnittsprech. Wenn man auf lange Sicht diese Kosten senken will, muss man heute Geld in die Hand nehmen, man darf um schlechten diese Probleme Geld nicht Gutes zu vermeiden. Marktpur ist Wirtschaft pervers. Wenn man auf lange Sicht diese Kosten senken will, muss man heute Geld in die Hand nehmen, um diese Probleme zu vermeiden. Marktpur ist Wirtschaft pervers. Marktpur ist der pure Wahnsinn. Das muss man in Deutschland noch sagen dürfen. Wenn man auf lange Sicht diese Kosten senken will, muss man heute Geld in die Hand nehmen, um diese Probleme zu vermeiden. Man darf schlechten Geld nicht Gutes hinterher werfen. Der bauernschlauen Redensarten werden immer mehr. Hatte sich die Redaktion Sachzwang FM schon vor 2,5 Jahren des dümmlichen Geschwafels angenommen über die Politik, die ihre Hausaufgaben machen müsse, und über Unternehmen, die gut aufgestellt seien, um schließlich gestärkt aus der Krise hervorgehen zu können, so muss hier angesichts der Euro-Krise einmal mehr ein schmaler Weg der Erkenntnis ins wuchernde Phrasendickicht und Wortgestrüpp der Sprachschablonen geschlagen werden. Seit Monaten vergeht kein Tag, an dem sich Experten nicht darüber streiten, ob man nun Geld in die Hand nehmen solle und wenn ja, wie viel, um eine Eskalation der Schuldenkrise zu verhindern, damit am Ende des Tages der Schaden begrenzt werde. Oder ob nicht eben davon abzuraten sei, schlechtem Geld noch Gutes hinterherzuwerfen, wie sich vor allem jener Wirtschaftsweise mit der Schifferfräse auszudrücken beliebt. Wenn es nicht gelinge, der Lage Herr zu werden, werde sich derartiges Versäumnis grausam rächen. Das fällt uns dann auf die Füße. Ja, sowas aber auch. Dass wem etwas auf die Füße fällt, passiert doch recht eigentlich nur ungeschickten Menschen, veritablen Grobmotorikern. Womit einmal mehr der populäre Aberglaube bedient wird, es laufe schon alles bestens, solange nur alle beflissen mitmachen. Geld in die Hand nehmen, frisches Geld, schlechtem Geld Gutes hinterherwerfen, am Ende des Tages fällt uns das auf die Füße. Was ist diesen gleichermaßen nervtötenden wie aufdringlichen Metaphern gemein? Ein eigentümlicher Zwang zum Konkreten, den sie mit volkstümlichen Sprichwörtern teilen. Höchst abstrakte Vorgänge werden mit banalen Bildern beschrieben. Alles erscheint im Nu zu bewältigen, wenn man sich nur emsig daran mache. Die diesen paternalistischen Unternehmersprech pflegen, wollen in aller Regel eine besonders profunde Erfahrenheit suggerieren und gefallen sich in der Pose des hochprofessionellen Bescheidwissers. Weiterhin haben die einfältigen Kaufmannsphrasen, die sich so demonstrativ wie offensiv dem Alltagsverstand anbiedern, zum Zweck, die längst verselbstständigten und sich unkontrolliert heißlaufenden Mechanismen der kapitalistischen Ökonomie vulgärideologisch auf berechenbares und zielgerichtetes Handeln herunterzubrechen. Und weil man sich mit nationalsozialistischen Kategorien wie der schaffenden Arbeit und dem raffenden Kapital heute immerhin despektierliche Blicke einhandelt, muss man das Ganze nun Realwirtschaft und gierige Manager nennen. Alles muss handfest und griffig erscheinen. Das Unverstandene, vielleicht tatsächlich Irrationale der weltweit verschränkten Ökonomie wird nach Kräften zurecht projiziert und zurecht rationalisiert, ohne Rücksicht auf erkenntnistheoretische Kollateralschäden. Je abgeschmackter dabei die Phrasen an allen Ecken und Enden herausquellen, desto besser. Vorher ist der selbstgenügsame Biertischdenker nicht zufrieden. Er versteht zwar von Ökonomie nichts, dafür aber von Wirtschaft alles. was laut Schulpädagogik noch als didaktische Reduktion von Sachverhalten für Kinderhirne durchgehen mag, damit man häppchenweise überhaupt noch irgendetwas versteht, dient hier der verzweifelten Selbstvergewisserung von Wirtschaftskommentatoren und anderen notorischen Fachleuten. Denn wer Holzschnittsprech redet, wird auch nicht weniger einfältig denken. Er wird Genugtuung verspüren, wenn Politiker und andere Ideologen die Wirtschaft in aller Öffentlichkeit zur Pflicht mahnen, gehe es dabei um Ausbildungsplätze oder Arbeitslöhne. Nicht weniger unterhaltsam, wenn Banker und Leute aus der Wirtschaft die Verfehlungen der Politik geißeln. Der Staat habe es in den letzten Jahrzehnten versäumt, einen anständigen Ordnungsrahmen, zum Beispiel für die Finanzwirtschaft, die tatsächlich sogenannte Finanzindustrie, zu setzen. Implizit geben sie damit, wie abgeklärte Kinder in Eliteinternaten zu, dass es sich bei ihnen schon qua ihrer Art um welche handelt, die man bloß nicht sich selbst überlassen darf. Und die Finanzindustrie? Gehört sie nun zur Realwirtschaft oder nicht? Wohl eher schon, denn auch sie bietet ja ihre in gigantischen Fabrikationshallen gefertigten Finanzprodukte auf dem Markt an. Markt pur ist Wirtschaft pervers. Markt pur ist der pure Wahnsinn. Das muss man in Deutschland noch sagen dürfen. Wer sagt, das Kapital treibe die Politik vor sich her, gilt als linker Ideologe. Wer sagt, das internationale Finanzkapital treibe die deutsche Politik vor sich her, outet sich als rechter Ideologe. Wer sagt, der Kapitalmarkt oder die Märkte treiben die Politik vor sich her, gilt als redlicher und objektiver Berichterstatter. Wenn man auf lange Sicht diese Kosten senken will, muss man heute Geld in die Hand nehmen, man darf um schlechte Geld nicht gutes hinterherwerfen. Ist Wirtschaft pervers. Wenn man auf lange Sicht diese Kosten senken will, muss man heute Geld in die Hand nehmen, um diese Probleme zu vermeiden. Marktpur ist Wirtschaft pervers. Marktpur ist der pure Wahnsinn. Das muss man in Deutschland noch sagen dürfen. Wenn man auf lange Sicht diese Kosten senken will, muss man heute Geld in die Hand nehmen. Doch schauen wir uns die schwachsinnigen Redensarten nochmal im Detail an. Was bloß hat es mit der Rede vom frischen Geld auf sich? Die der demokratischen Kontrolle enthobenen Geldwertstabilitätsdogmatiker der Zentralbanken werden mit frischem Geld sicher nicht die Erzeugnisse der Druckerpresse gemeint haben. Was aber dann, wird man sich fragen. Bis zum Punkt, wo man erkennt, dass Quatsch einfach nur Quatsch ist und nicht mehr. Dasselbe gilt für gutes Geld und schlechtes Geld. Denn wie jedermann weiß, stinkt Geld ja nicht und virtuelles schon gar nicht. Als nächstes wird man sich fragen, was es heißen soll, Geld in die Hand zu nehmen. Irgendwie muss es wohl Geld ausgeben bedeuten. Aber nicht nur ausgeben, sondern eben entschlossen ausgeben, mit Pathos ausgeben, investieren. So wie es ja auch nicht genügt, Geld für die Bildung oder andere Zwecke auszugeben, sondern in die Bildung wird investiert. Und diese Wortwahl ist durchaus ehrlich. Aus den Gebildeten soll schließlich Gewinn geschlagen werden. Und um selbst noch so etwas Schnödem wie einer Bilanzierung feierliche Weihen zu verleihen, darf man dann nicht ein schönes Wort wie letztendlich oder schlussendlich benutzen, sondern muss die Kaufmannsphrase am Ende des Tages bemüht werden. Wann das angebliche Ende des Tages, der jüngste Tag der fiskalischen Abrechnung, sein soll, weiß aber auch niemand zu sagen. Nur dass ganz autoritär ein Ruck durch Europa gehen müsse, ist wohl die Message. Frei nach Roman Herzog. Ein bestimmbares Kalenderdatum hat das fiskalische jüngste Gericht also kaum. Es lässt sich eher nur erahnen, wenn das Vertrauen der Märkte, also die Laune des automatischen Subjekts, schwindet und nach allgemeiner Lesart in die Krise mündet. Dann schlägt die Stunde der bürgerlichen Schadensbegrenzungspolitik, die Stunde der Technokraten. Denn die Verklemmung des gegenwärtigen Zustands haben sie mit bemerkenswerter Klarsicht erkannt und wälzen sie seither wöchentlich in den immer gleichen politischen Talkshows und Feuilletons. Wälzen sie auf und ab, wälzen sie hin und her. Weil aber das Dilemma so durchaus höchst real ist, sind die schalen Rezepte der Bescheidwisser und Schadensbegrenzer eine einzige Farce. Man kann den am fiskalischen Abgrund stehenden Staaten nicht helfen, ohne zentrale Dogmen der Marktwirtschaft zur Disposition zu stellen. Hängt man dieser Ideologie an, so verbietet es sich von selbst, den gemachten Verlierern der Konkurrenz zu helfen. Sind sie doch in dieser Lesart der Krise selbst schuld daran, was ihnen widerfährt. Die Maschine der Selbstverantwortung duldet keinen Eingriff ins Prozessieren ihrer marktförmigen Gerechtigkeit. Trotzdem müsse ja irgendetwas getan werden, und sei es nur symbolisch, um trotzig politische Souveränität zu demonstrieren. Um aber den bereits stigmatisierten, den Griechen, nicht einen Blankoscheck für ihre Verfehlungen auszustellen, das Beispiel würde Schule machen, darf die Hilfe nur wohldosiert verabreicht werden und mit rigorosen Auflagen versüßt. Geschenkt bekommt man, wie auch bisher, nichts. Nun wäre das Dilemma keines, wenn solche Maßnahmen funktionieren würden. Können sie aber nicht. Wie sogar öffentlich zugegeben wird, kann eine Volkswirtschaft, wenn sie dermaßen kujoniert und geknebelt wird, wie vorgesehen, natürlich nicht prosperieren. Um zu erreichen, was man zu beabsichtigen vorgibt, nämlich die hochmoralische Hilfe, die dem Schwelen der Krise ein Ende bereiten würde, müsste man eben jenes Exempel des guten Willens statuieren, das dem Dogma der Selbstverantwortung Hohn spräche und Nachlässige zum Nachahmen einlüde. Dementsprechend geifernd und profilierungssüchtig wittern ja auch Populisten aller Couleur, das Dilemma nicht wahrhaben wollend, ihre einmalige Chance, sich mit dem Appell ans Ressentiment, mit kleingeistigem Insistieren auf sozialdarwinistischen Prinzipien, einen Platz im Herzen des gebeutelten kleinen Mannes zu erobern. Durch solch bornierte Narretei wurden selbst Liberale zu Populisten, Freiheitliche eben. Erstaunlich, dass ihre Rechnung so gar nicht aufging, weder in Berlin noch in Bratislava. Sollte die Mehrheitsbevölkerung etwa eingesehen haben, dass es so nicht mehr weitergeht und eine Schadensabwehr tatsächlich unausweichlich ist? Alternativlos ist alles sowieso immer nur im immanent beschränkten Kontext der bürgerlichen Ideologie und ihrer Ökonomie. Im ökonomischen Ausnahmezustand der universellen Krise fällt die humanistisch-moralische Maske der bürgerlichen Ideologie und es zeigt sich mit ungewöhnlicher Offenheit, ziemlich drastisch sogar, worum es bei Ökonomie als der Leitwissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft eigentlich schon immer ging. Exorbitanter Wohlstand des einen hindert den anderen nicht am Verhungern. Bitterste Armut des einen hindert den anderen nicht am Erfolg. Konkurrenz nennt sich dieses vermeintliche Spiel und Eigentum verpflichtet. pikanterweise steckt die politische Sphäre in noch einem weiteren Dilemma, quasi einem Meta-Dilemma. Denn nicht nur kann sie sich partout nicht entscheiden, welche der allesamt verheerenden Handlungsoptionen nun zu präferieren sei, sondern dies geschieht auch noch unter einem immensen Zeitdruck. Reagiere man nicht schnell, so heißt es, verschlimmere sich nur zusehends das Schuldendebakel, griffen die Märkte fortwährend die Volkswirtschaften an. Würde man aber zügig handeln, also helfen, so müssten die nachlässigen Schuldner, diese Schurken, ja gar nicht richtig zappeln und flehen, sondern könnten sich kommod auf die herbeieilende Hilfe verlassen. Das haben sie doch gar nicht verdient. Wo kommen wir denn dahin? Einmal mehr wird klar, dass der einzige Grund für das Hinhalten, vor allem seitens der deutschen Politik, darin besteht, die Griechen ganz offensichtlich zu entmündigten Bittstellern zu machen. Eigentlich will man sie leiden und möglichst lange zappeln sehen. Keiner in all den Rederunden, der nicht versichert, auch ihm gehe es ja darum, zu helfen. Doch dürfe sich da ja niemand drauf verlassen können. Und überhaupt, wenn, dann nur Hilfe zur Selbsthilfe. So die bis zum Erbrechen geleierte Nullphrase. Wenn in Afrika Millionen verhungern, so ist nicht etwa Hilfe das erste Gebot, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Denn eigentlich sollen sie doch selbst sehen, wo sie bleiben. Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ungefähr so menschenfreundlich wie Fördern und Fordern. Ungefähr so verbindlich wie Chancengleichheit. Gleichheit. Gleichmacherei. Gar will man ja nicht. Aber Chancengleichheit, die gehört zum guten Ton. Gewinner und Verlierer muss es schon auch weiterhin geben. Nur will man hinterher sagen können, es habe doch Chancengleichheit geherrscht. Wenn in der Hauptschule versagt oder in der Hungerzone gelitten wird, so ist das nur dann schlimm, wenn keine Chancengleichheit geherrscht habe. Wenn also endlich die Chancengleichheit höchst selbst Gewinner und Gescheiterte produziert, dann ist das gut und gerecht, denn jeder ist dann selbst schuld. Hilfe zur Selbsthilfe arbeitet auf diesen Zustand hin. Und so kommt es, dass auch auf diesem Gebiet der Holzschnittsprech seine einfältigen Blüten treibt. Ein Westerwelle beispielsweise ist Meister in diesem Fach. Anstatt zu sagen, wer arbeitet, muss mehr haben, als wer nicht arbeitet, wird diese schon opportunistisch auf Zustimmung heischende Parole noch weiter auf kindische Personalisierung heruntergebrochen. Wer arbeitet, muss mehr haben, als derjenige, der nicht arbeitet. Ah, da haben wir ihn endlich, denjenigen, der nicht arbeitet. Dass ausgemachte Missetäter über ihre Verhältnisse gelebt haben sollen und dementsprechend den Gürtel enger zu schnallen hätten, ist dabei nicht mal etwas Neues. An derlei Propaganda hat man sich seit der geistig-moralischen Wende unter Dr. Kohl, also fast 30 Jahre lang schon, gewöhnt. Wenn man auf lange Sicht diese Kosten senken will, muss man heute Geld in die Hand nehmen, man darf um schlechtem Geld nicht Gutes hinterherwerfen. Ist Wirtschaft pervers. Wenn man auf lange Sicht diese Kosten senken will, muss man heute Geld in die Hand nehmen, um diese Probleme zu vermeiden. Marktpur ist Wirtschaft pervers. Marktpur ist der pure Wahnsinn. Das muss man in Deutschland noch sagen dürfen. Wenn man auf lange Sicht diese Kosten senken will, muss man heute Schlechten Geld nicht gut hinterherwerfen. dieser ebenso schwachsinnige wie verharmlosende Jargon, eigentlich nur noch Geschwätz im Wortsinne, verhält sich zur Ernsthaftigkeit der Situation wie das heimelige Musikantenstadel zur atonalen Musik, die die Lage weit präziser zu fassen bekommt. Der Holzschnittsprech dient letztendlich der Gewöhnung an den Pogromsprech. Zwei wunderschöne Stunden Sachzwang FM gehen zu Ende. Mit dem Thema zur Kritik der politischen Ökonomie heute. Zuletzt haben wir ungefähr 20 Minuten einen Kommentar der Redaktion Sachzwang FM gehört. Holzschnittsprech, Sprachschablonen der Bescheidwisser in der Krise. Ein Beitrag von Samuel Salzborn aus der Jüdischen Allgemeinen, betitelt Moneten und Mythen. Den Hauptteil der Sendung hat aber ein Vortrag von Lothar Galo Bergemann ausgemacht. Scheitern wir am Wachstum? Und warum kann die Politik die Misere der Wirtschaft nicht stoppen? Querfunk und Sachzwang FM verabschieden sich. Dr. Indoktrinator am Mikrofon. Auf Wiederhören.